Упражнение 35, страница 90. Die staatlichen Kurse für Fremdsprachen. Das ist die Dorogomilowskaja Straße. Die Straße ist breit und schön. Links steht ein Gebäude. Das Gebäude ist groß. Es ist aber nicht neu. Hier sind die staatlichen Kurse für Fremdsprachen. Viele Menschen, Ingenieure, Ärzte, Lehrer und andere Fachleute studieren in den staatlichen Kursen für Fremdsprachen. Sie lernen Deutsch, Englisch, Französisch und andere Fremdsprachen. Die Fernstudenten arbeiten und lernen. Sie lernen Fremdsprachen selbstständig. Das ist nicht leicht. Die Studenten lernen 2 Stunden täglich. Die Studenten bekommen Lehrbücher und Schallplatten. Sie lernen abends zu Hause. Sie schreiben viele Übungen, lesen und übersetzen Texte. Die Studenten und die Lehrer kennen einander persönlich nicht. Einmal monatlich schreiben die Fernstudenten Kontrollarbeiten. Die Lehrer korrigieren die Kontrollarbeiten. Sie helfen viel. Ihre Rolle ist wichtig.